Michail Gorbatschow bleibt nichts erspart. In der Nacht zum Samstag musste er im litauischen Vilna die Muskeln spiegeln lassen und ließ Panzer auffahren. Und nun kündigten auch die Kommunisten in Estland ihre Treue zum Kreml. Die KP dort beschloss heute den Bruch mit der Zentrale in Moskau. Wir hätten Ihnen dazu gern jetzt ein Stück aus Estland eingespielt, es hat uns nicht erreicht. Da aber die Vorgänge in Litauen, die Krise zwischen Litauen und Moskau, das ganze Wochenende ein Thema waren, hier eine Analyse dazu von Hermann Krause. Der amerikanische Präsident warnt vor einem militärischen Eingreifen in Litauen. Dänemark fordert zu internationalen Protestaktionen wegen der angeblichen Isolierung der Baltischen Republik von der Außenwelt auf. Der Konflikt zwischen Moskau und Litauen hat damit eine internationale Dimension erreicht. Die Sowjetunion steht am Pranger, die Politik Gorbatschows auf dem Prüfstand. Vor einer Vereinfachung der komplizierten Situation, vor einer simplen Schwarz-Weiß-Malerei sei dennoch gewarnt. Dass die Sowjetunion unnötigerweise ihre Muskeln spielen lässt, ist ohne Zweifel. Mit der Loslösung Litauens wird sie sich aber abfinden müssen. Das von Stalin mit eiserner Hand zusammengehaltene Riesenreich löst sich nach und nach auf. Ein historischer Prozess, den Moskau nur schwer akzeptiert. Was zurzeit im litauischen Parlament geschieht, ist nicht gerade dazu angetan, einer politischen Lösung den Weg zu bereiten. Da erhält ein im Ausland lebender Exildiplomat vom Parlament die Vollmachten zur Staatsführung, falls die jetzige Regierung gestürzt werde. Da wird die Politik Moskaus als Fortsetzung der Aggression von 1940 bezeichnet. Da werden internationale Hilfsappelle verabschiedet und alle Erlasse des sowjetischen Präsidenten entweder als ungültig erklärt oder zurückgewiesen. Ein Gesetz soll verabschiedet werden, um antilitauische Aktionen unter Freiheitsstrafe zu stellen. Das landesweite Fernsehprogramm möchte man am liebsten immer dann abschalten, wenn nicht genehme Kritik gesendet wird. Die Republik Litauen steuert unter dem Präsidenten Landsbergis einen gefährlichen Kurs. Nicht politisch taktisches Vorgehen ist gefragt, sondern Radikalität. Junge Männer werden aufgefordert, nicht mehr den Wehrdienst in der sowjetischen Armee abzuleisten. Überall im Lande lassen sich Freiwillige registrieren, die als Bürgerwehr bereit sind, im Notfall die Ordnung wiederherzustellen. Wie der Notfall aussehen könnte, darüber mag man lieber nicht nachdenken. Auf beiden Seiten existieren nämlich genügend Scharfmacher, um gewaltsame Auseinandersetzungen zu provozieren. Panzer rollten in den Morgenstunden durch die Hauptstadt Vilnius. Das Militär zeigt unnötigerweise Stärke und Präsenz. Diplomaten werden gebeten, die Republik zu verlassen. Journalisten wird aufgrund der ernsten Lage angeraten, nicht nach Litauen zu reisen. Dies alles macht wenig Sinn und führt nur dazu, Spekulationen und Hysterie zu steigern. Der fortgesetzte Nervenkrieg aber kann der Entwicklung nur schaden. Gorbatschow, Schewardnadze und auch der konservative Ligatschow haben ein militärisches Eingreifen ausdrücklich ausgeschlossen. Ob aber auf Gorbatschow Druck ausgeübt wird, wer die Karte Litauen für seine Interessen ausspielt, möglicherweise um die Politik der Perestroika zu diskreditieren, dies lässt sich schwer ermessen. Der Oberste Sowjet arbeitet gerade ein Gesetz über den Austritt aus der Union aus, die Führung unter Landsbergis jedoch ignoriert dies völlig. Für sie ist die Unabhängigkeit bereits vollzogen von einem Referendum, wie es das Gesetz vorschlägt, und einer fünfjährigen Übergangszeit, um die wirtschaftlichen und militärischen Verflechtungen aufzulösen, will sie nichts wissen. Dieses Verhalten kann Gorbatschow nicht hinnehmen. Die Frage ist nur, welcher Kompromiss wird gefunden? Allein die Sowjetführung, die sich leider wieder an alten Verhaltensmustern orientiert, verantwortlich zu machen für die sich zuspitzende Krise reicht nicht aus. Auch in Litauen müssen Kompromisse gesucht werden. Ob der Musikprofessor Landsbergis dafür der richtige Mann ist, scheint zweifelhaft. Unter seinem Vorgänger Brazauskas, der stets den Kompromiss mit Moskau suchte, wäre es zu solch einer gefährlichen Eskalation, deren Ausgang nicht abzusehen ist, sicherlich nicht gekommen. Bleibt nur zu hoffen, dass die gemäßigten Kräfte auf beiden Seiten sich durchsetzen und ein vernünftiger Dialog, der alle Interessen berücksichtigt, umgehend zustande kommt. Wir kommen zur Kolumne am Sonntag. Hans-Joachim Deckert analysiert die Wahlen in der DDR. Das deutsche Wintermärchen zeigt im Licht der Sommerzeit offenkundige Widersprüche. Unser einig Vaterland, so hieß die von Volk zu Volk unstreitige Abrede, sollte ganz rasch, ganz spontan Wirklichkeit werden. Fort mit der SED, mit Stasi, Honecker und Krenz, mit Armut und Stickluft. Her mit D-Mark, Grundgesetz und Konsum. Was kümmern uns Grenzen, Gesetze und die vier Mächte? Zusammenströmen sollte, was zusammengehört. Deutschland, eilig Vaterland. Es wird am Ende vielleicht alles, vielleicht auch nur das Wichtigste gut werden. Doch so rasch wie erhofft wird es nicht gehen. Und ganz allmählich reift die Erkenntnis, dass es letztlich besser ist, 40 Jahre der Trennung nicht im Rausch nationaler Verbrüderung zu beenden. Noch ist die Erinnerung an die traumhafte Novemberrevolution nicht ganz verblasst. Doch die Periode der Kundgebungen mit ihren lyrischen Parolen ist vorbei. Nach einem Wahlkampf, bei dem die westdeutschen Macher weithin den nicht immer angenehmen Ton angegeben haben, sind die Fronten einigermaßen klar. Gewählt wurden mit Mehrheit die bürgerlichen Parteien, vielleicht auch die Aussicht auf Wohlstand, garantiert durch diejenigen, die ihn in Bonn derzeit erfolgreich verwalten. Vielleicht ganz einfach die schnelle Mark nach westlichen Maßstäben, Kohl und Kohle. Das Ergebnis war selbst für die Sieger überraschend. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass die Arbeiter in den sozialdemokratischen Traditionsplätzen in Sachsen und Thüringen CDU wählen würden. Der Geruch der Blockflötenpartei war eben durch die Witterung eines neuen Wirtschaftswunders flugs überdeckt worden. Die Sozialdemokraten hatten dem lediglich die Beteuerung ihrer guten Absicht entgegenzusetzen. Und das reichte gegen den Schub der Formel 1:1 umso weniger aus, als verwehte Töne der Programmdiskussion auch in die DDR gedrungen waren und dort nicht unbedingt den Eindruck marktwirtschaftlicher Deutlichkeit hinterlassen hatten. Die zweite Sensation freilich bestand in der säurefesten Beständigkeit der PDS. Unter deren umgefärbtem Banner hatten sich offenbar nicht allein die Nutznießer des alten SED-Regimes zusammengefunden, sondern auch viele, denen die ganze Richtung der Vereinigungsbewegung nicht passt, die vor Wirtschafts- und Währungsunion, vor pauschalen Lösungen des Beitritts nach Artikel 23 der Westdeutschen Verfassung sich eine Phase der Konsolidierung für den gewandelten DDR-Staat wünschen. Mit einer Opposition aus dieser Richtung muss man rechnen, vielleicht auch im Westen, wo die Advokatenschleue eines Gregor Gysi eventuell eine Gelegenheit ausmachen kann, den Kommunismus bunt anzumalen und so eine alternative Kulisse zu bieten. Das DDR-Wahlergebnis wirkt auf mancherlei Art zurück und verändert auch politische Strukturen im Westen. Die Bonner Strategen schienen die Fäden so fest in der Hand zu haben. Sie sind ihnen teils entglitten, teils wurden sie in ihren eigenen Verknüpfungen verstrickt. Der Beginn der neuen Staatlichkeit der DDR, eigentlich nur zu Zwecken der Abwicklung des Vergangenen gedacht, hätte holperiger nicht sein können. Die Ost-SPD geriet über die Bonner Empfehlung, das Angebot einer großen Koalition abzulehnen, prompt in die Krise. Opposition in Tuchfühlung mit Honeckers Nachfahren zu machen, ist nicht jedermanns Sache unter den Abgeordneten der zweitstärksten Partei. Die drei Parteien der Christlichen Allianz hätten sich die Hände reiben können, wäre nicht ein schier unglaublicher Fehler der CDU vorgekommen. Als der Verdacht aufkam, unter den neuen Abgeordneten der Volkskammer könnten alte Zuarbeiter des Staatssicherheitsdienstes sein, drehte sie durch und verweigerte die Überprüfung ihrer Leute. Plötzlich ist der düstere Schatten der Erpressbarkeit an der Wand. Vor zielbewusster parlamentarischer Arbeit, vor Regierungsbildung und Vorbereitung des Übergangs, vor alledem, was sich die DDR-Wähler als nächste Phase versprochen hatten, steht jetzt erst einmal die Notwendigkeit, den Dämon des Spitzelsystems endgültig zu verjagen. Das ist nun wahrhaftig der hässlichste Grund der Verzögerung, der sich denken lässt. Aber aus den Elixieren des Teufels wird sich noch mancher Trank brauen lassen. Das Gift der Diktatur wirkt lange nach. Revolution in einem sowjetischen Satellitenstaat. Studenten hatten sie ausgelöst, aber schnell schlossen sich Militäreinheiten, Polizei, Arbeiter an. Demonstranten in Budapest verlangen nach Freiheit, skandieren Russen raus und fordern, Imre Nagy solle wieder Ministerpräsident werden. Sie bekommen ihn. Der Aufstand hatte am 23. Oktober begonnen und dauerte 2 Wochen. 200.000 zusätzliche Sowjetsoldaten schlugen den Aufstand, der sich zum Bürgerkrieg ausgeweitet hatte, nach 13 Tagen blutig nieder. Ihre Waffen brachten einen Mann an die Macht, der sie 32 Jahre lang nicht hergeben sollte, KP-Chef Janosch Kadar. Eine Woge der Inhaftierung rollte durchs Land, erfasste 120.000 Menschen, doppelt so viel flohen ins Ausland. Mehr als 400 sogenannte Konterrevolutionäre wurden hingerichtet, darunter Imre Nagy. Wiewohl von der Bevölkerung anfänglich abgelehnt, schaffte Janosch Kadar es doch, eine gewisse Popularität zu erlangen. Nicht zuletzt durch seinen politischen Kurs, der mit dem Schlagwort vom Gulasch-Kommunismus tituliert wurde. Beeinflusst durch Gorbatschows Ideen von Perestroika und Glasnost, angeschoben von der Wirtschaftskrise, setzte sich in der regierenden Sozialistischen Arbeiterpartei ein Reformerflügel durch. Vor allem Staatsminister Imre Posgoi trieb Ungarns Wende voran. Historisch einmalig verzichten Ungarns Kommunisten im Februar vergangenen Jahres auf ihr Machtmonopol. Eine Weltsensation. Ungarn öffnet den eisernen Vorhang. Hilft im Sommer DDR-Flüchtlingen in den Westen. Janosch Kadar fällt bei seiner Partei in Ungnade. Ironie des Schicksals, an Kadars Todestag wird sein prominentestes Opfer, Imre Nagy, förmlich rehabilitiert. Im Oktober schließlich spaltet sich die Regierungspartei. Die Reformer bilden eine sozialistische Partei, die orthodoxen Kommunisten firmieren unter der alten Bezeichnung. Den Neuerern gehört die gesamte Regierung an. Ministerpräsident Nemeth und Außenminister Horn genießen im In- wie im Ausland hohes Ansehen. Nicht so ihre Partei. Ein historischer Rückblick von Thomas Gerlach. Nun aber zu unserem Korrespondenten in Budapest, Gábor Kiszely. Herr Kiszely, etwa 2 Dutzend Parteien standen heute zur Wahl. Bei der zukünftigen Regierungsbildung dürften aber nur sehr wenige eine Rolle spielen. Was weiß man zu diesem Zeitpunkt? Nun, man weiß noch nichts Bestimmtes. Es liegen aber Teilergebnisse vor. Und die Parteien, die in Frage kommen, ziehen daraus aber weitgehende Schlüsse. Ganz konkret. Die Wahlbeteiligung liegt nach offizieller Mitteilung bei 70%. Die Wahlkommission im Parlament hat sich dahingehend geäußert, dass die Wahlbeteiligung das westeuropäische Niveau erreiche. Darin stimmen auch die westeuropäischen Beobachter überein. Also zu den Ergebnissen, die man im Moment weiß. Das Forum ungarischer Demokraten, eigentlich die stärkste politische Kraft im Lande. Es ist eine liberale, es ist eine christlich-nationale Partei der Mitte, liegt bei etwa 26%. Und es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Rivalen, mit dem Bund Freier Demokraten. Das ist eine liberale Organisation, antikommunistisch und sehr besonnen und nüchtern, westfreundlich. Kleinen Landwirte, die eigentlich die ganze Wahl entscheiden könnten, nämlich mit ihrer Zusage an die Koalition mit dem Bund Freier Demokraten oder aber mit dem Forum, haben bis jetzt etwa 17% erreicht. Und ganz hoch im Kommen ist der sogenannte Fidesz, das ist der Bund Junger Demokraten, quasi eine Filialorganisation des Bundes Freier Demokraten. Die haben etwa auch schon 15% erreicht. Und schließlich muss man noch selbstverständlich die Sozialistische Partei, die noch die amtierende Regierung stellt, erwähnen. Sie liegt bei etwa 7%, möchte aber 15% erreichen. Und in dieser Beziehung muss erwähnt werden, dass Ministerpräsident Miklós Németh in seinem Wahlbezirk bereits direkt ins Parlament gewählt worden ist. Halten Sie es für möglich, Herr Kiszely, dass die Freien Demokraten zusammen mit der, wie Sie es nannten, Jugendorganisation, dem Fidesz, gemeinsam eine Mehrheit erhalten könnten? Ja, davon wird ausgegangen, aber selbst die Freien Demokraten machen ihre Zukunft von der Zusage der kleinen Landwirte abhängig. Diese historische Partei, die bis zur Gleichschaltung durch die Kommunisten im Jahre 1948 die größte Partei des Landes war, hat anscheinend in Provinz große Erfolge erzielt, insbesondere durch die Zusage, den verstaatlichten Boden an die Bauern zurückzugeben. Nun ist das alles beim Abwarten und man wartet gespannt auf die weitere Ergebnisse. Es müsste noch hinzugefügt werden, es ist eine Panne passiert, nämlich im Fernsehen, wo eine groß angelegte Wahlparty laufen sollte, ist das ganze Computersystem zusammengebrochen. Da erhält man nur Widersprüche oder aber gar keine Informationen. Man seufzt nur verzweifelt, so gesagt, nun ja, das typisch Ungarische hat begonnen. Wenn die Kleinlandwirte, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, sich mit dem Forum zusammentun, dann besteht ja die Aussicht, dass etwa 2 gleich starke Blöcke entstehen. Wären dann die Sozialisten so etwas wie das Zünglein an der Waage? So ist das und man muss in dieser Hinsicht unterstreichen, dass die Sozialisten überhaupt nicht abgeneigt sind, in eine christliche Koalition einzutreten. Da haben die in diese Richtung bereits positive Aussagen gemacht. Aber auf der anderen Seite muss man wohl auch bedenken, dass ein zu scharfes Kopf-an-Kopf-Rennen doch wohl einen zweiten Wahlgang notwendig machen würde, der am 8. April fällig sein könnte. Darauf bereitet man sich auch schon irgendwie vor, und zwar nicht nur hinter den Kulissen. In den Aussagen der Politiker, praktisch aller Politiker, findet man diesbezügliche Andeutungen. Halten Sie es für möglich, dass vor diesem zweiten Wahlgang schon feste Koalitionsabmachungen getroffen werden? Davor will sich jeder hüten, vor so einer Aussage und auch vor so einer Abmachung. Also ganz scharf wird noch abgegrenzt, ganz scharf heißt es. Ich habe gerade eine Umfrage unter den führenden Politikern beobachten können. Diesbezüglich sind die auch befragt worden. Es hieß dabei, nein, es bleibt bei der alten Wahltaktik, bei der alten Wahlstrategie. Keine Koalitionsaussage bis zur zweiten Runde, wenn sie überhaupt stattfinden soll. DDR aber wirklich ins Schleudern. Nach Wolfgang Schnur, der seine Stasi-Mitarbeit bekannt hat, zwei weitere Parteivorsitzende unter Verdacht. Jedenfalls CDU-Chef Lothar de Maizière und jetzt auch SPD-Chef Ibrahim Böhme. Und überhaupt nicht mehr abzusehen, wann kann in der DDR, 8 Tage sind mindestens rum seit der Wahl, eine Regierung gebildet werden. Zum neuesten Stand in Ost-Berlin, Ulrich Leithold. Gerüchte und Behauptungen, das sei es, was an den Unterstellungen gegen ihn in Sachen Stasi-Mitarbeit dran ist, so der SPD-Vorsitzende Ibrahim Böhme am Mittag vor der Presse. Zu den Anschuldigungen gegen ihn Ibrahim Böhme. Persönlich erkläre ich, dass ich zu keinem Zeitpunkt und über keine Person für das Ministerium für Staatssicherheit, in dem Ministerium für Staatssicherheit oder mit dem Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet oder wissentlich Informationen an dieses weitergegeben habe. Demzufolge sind alle anderslautenden Behauptungen, beispielsweise wie im Spiegel angefragt, ich hätte Bezüge für informelle Mitarbeit erhalten, nicht der Wahrheit entsprechend. Böhme war nach Bekanntwerden der heute im Spiegel aufgelisteten Vorwürfe gegen seine Person am vergangenen Freitag beim amtierenden Ministerpräsidenten Hans Modrow. Diesen habe er um die Genehmigung zur Offenlegung seiner Stasi-Akten ersucht. Daraus werde deutlich werden, dass er Personen, die als seine Kontaktleute im Artikel genannt würden, erst viel später tatsächlich kennengelernt habe. Modrow habe ihm jedoch nur die Position des Generalstaatsanwalts der DDR erläutern können. Danach obliege es der Volkskammer nach ihrer Konstituierung, Untersuchungen über die Vergangenheit einzelner ihrer Mitglieder einzuleiten. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Markus Meckel gab seiner Empörung darüber Ausdruck, dass hier versucht werde, das Parlament und seine Abgeordneten in den Schmutz zu ziehen. Meckel sprach von einer Strategie. Die SPD habe sich schließlich selbst für die Überprüfung der Abgeordneten ausgesprochen. Meckel weiter. Was hier stattfindet, ist eine Fortsetzung von Staatssicherheitsmethode. Wir haben 10 Jahre damit gelebt, dass Menschen in unserem näheren Umfeld durch Anschuldigungen und Gerüchte destabilisiert werden. Dass man versucht, Kommunikation und Arbeit zu behindern. Wir haben uns auch in der Vergangenheit dagegen gewehrt. Mein klares Votum auch in der Vergangenheit war, lieber von einem Freund enttäuscht werden, als ihm zu misstrauen und damit Kommunikationsverhältnisse zu zerstören. Auf Befragen erklärte Ibrahim Böhme, er könne sich vorstellen, wer der Informant des Spiegel gewesen sei, wolle aber keine weiteren Details dazu nennen, auch nicht den Namen bestätigen, den das Blatt nennt. Er erwarte nach Prüfung der Sachverhalte volle Rehabilitierung. Bangen um Litauen in Litauen und bange Frage auch, was wird aus Gorbatschows Politik? Streitfragen nur im Dialog zu lösen, wie er immer sagt. Eskalation am Wochenende, sowjetische Soldaten stürmten 2 Gebäude der abtrünnigen litauischen KP. Schlimmeres wollen künftig die litauische Führung und das sowjetische Militär in einer gemeinsamen Koordinierungsgruppe verhindern. Der Nervenkrieg geht weiter. Was aber sollte überhaupt die jüngste Aktion? Von Vilnius nach Moskau gerade eben zurückgekehrt, unser Korrespondent Hans-Peter Riese. 3 Vertreter der Militärkommandantur Vilnius hatten in der Nacht dem Vorsitzenden des litauischen Parlaments Landsbergis sowie der Ministerpräsidentin Prunskiene erklärt, die Aktion sei aufgrund eines Hilfegesuches der sich weiterhin zur Plattform der KPDSU bekennenden Minderheits-KP Litauens durchgeführt worden. Man habe so wörtlich das Eigentum der KPDSU schützen müssen. Die Gebäude gehören nach litauischer Rechtsauffassung der von Moskau abgefallenen unabhängigen kommunistischen Partei. Eine Aufteilung der Vermögenswerte der Partei zwischen dem unabhängigen Mehrheitsflügel und der an Moskau orientierten Minderheitsfraktion hat bisher allerdings nicht stattgefunden. In der vergangenen Nacht hatte die politische Führung Litauens offenbar auch eine Besetzung des Parlamentsgebäudes im Zentrum der Hauptstadt Vilnius befürchtet. Am späten Abend waren sowohl Landsbergis und Frau Prunskiene als auch führende Mitglieder der Sąjūdis und eine Reihe von Ministern in das Gebäude gekommen. Der stellvertretende litauische Ministerpräsident Ozolas wollte nach eigenen Angaben über Informationen verfügen, dass die Besetzung des Parlaments beschlossene Sache sei. Die Vertreter der Kommandantur versicherten jedoch, so wörtlich, weitere Aktionen seien nicht vorgesehen. Die Begründung der Besetzung der Parteihäuser mit einem angeblichen Hilferuf klingt allerdings nach einem alten Muster, mit dem schon die Besetzung der GSSR 1968 und auch der Einsatz der sowjetischen Truppen in Afghanistan gerechtfertigt worden war. Demgegenüber stehen weiterhin Äußerungen Moskauer Politiker wie des konservativen Politbüromitgliedes Ligatschow, die den Einsatz militärischer Mittel gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Litauen ausschließen. Eine Mehrheit im litauischen Parlament hat sich immer wieder für Verhandlungen mit Moskau ausgesprochen. Nach Abschluss der Regierungsbildung, so die Ministerpräsidentin Prunskiene, werde die Regierung diese Verhandlungen in ständiger Rückkopplung mit dem Parlament in Vilnius führen. Für Litauen wird vermutlich der Chef der unabhängigen Partei, Brazauskas, die Gespräche führen. Moskau gibt sich gesprächsbereit. Möglicherweise haben auch die amerikanischen Warnungen Wirkung gezeigt. Jedenfalls sprach Staats- und Parteichef Gorbatschow heute im Kreml mit US-Senator Kennedy und versicherte ihm, dass die Moskauer Führung eine friedliche Lösung anstrebe, was immer das bedeutet. Sein Außenminister Shevardnadze wiederholte immerhin, dass militärische Aktionen gegen Litauen nicht beabsichtigt seien. Aus Moskau unser Korrespondent Eduard Neumeier. Ein langes Gespräch mit dem amerikanischen Senator Edward Kennedy heute Nachmittag hat Staatspräsident Michail Gorbatschow dazu benutzt, um nicht nur Sorgen des Amerikaners wegen Litauen zu zerstreuen. Der hatte seine Beunruhigung über die Entwicklung geäußert. Und das sowjetische Fernsehen setzte deshalb auch gerne die Erklärung Gorbatschows in eine Nachricht um, dass er das Problem mit friedlichen Mitteln lösen werde. Freilich, er verwies noch einmal auf sein von den Volksdelegierten mit über 80% Mehrheit gegebenes Mandat, in Litauen dafür zu sorgen, dass die sowjetische Verfassung und das sowjetische Gesetz geachtet werden. Nicht weniger als 4 Bildreportagen aus Litauen und aus Estland, wohnen ebenfalls 2 kommunistische Parteien, die in Litauen existieren und es wiederum nur die Minderheit ist, die heute Moskau hält, verwendete die abendliche Nachrichtensendung auf die Situation im Baltikum. Man wird bei der Betrachtung der Bilder den Eindruck von massiver Nachrichtenmanipulation nicht los. Ob es nun die Angriffe sind, die von den moskautreuen Kommunisten erhoben werden, die Führung in Litauen steuere einen antisozialistischen und antisowjetischen Kurs, oder ob es empörte Volksstimme ist, die ein Referendum fordert, das die litauische Führung verweigert, bis heute Abend ist so gut wie nichts von den an den Nerven zerrenden Demonstrationen der sowjetischen Armee in Litauen gesendet worden. Dass heute ein Gespräch des stellvertretenden Regierungschefs Romualdo Ozolas, ein Kommunist übrigens, wohl ein Unabhängiger, mit Vertretern der sowjetischen Armee begonnen hat. Die Armee, die am Samstag mit Panzern durch Vilna gedonnert war und gestern 2 leere Gebäude besetzte, die Parteihochschule und ein Parteiinstitut, angeblich wegen eines Streites um das Eigentum daran. Diese Armee will vor künftigen Aktionen angeblich die Regierung konsultieren. Was da als angeblich einer von 5 Punkten der Verständigung formuliert worden sein soll, kann wahrhaftig kaum beruhigen. Denn immerhin heißt die Formulierung, dass Aktionen noch denkbar sind. Und wie will die litauische Regierung das verhindern, wenn die Armee rollen sollte? Sowieso ist die Frage angebracht, ob die Armee immer nur auf politisches Verhalten zuschlägt. Dies gilt beispielsweise für die Rolle der Armee in Georgien, wo es vor über einem Jahr zu Mord und Totschlag kam und wo die politische Führung angeblich nicht unterrichtet war. Was zu Spannung und was zu Entspannung in und um Litauen beiträgt, geht zurzeit durcheinander. So hat heute der Oberste Sowjet in Moskau wiederum eine Erklärung des Obersten Sowjets in Vilna zurückgewiesen, der auf seine Souveränität gepocht, seine erlassenen Gesetze als rechtmäßig und die Ungültigkeitserklärung aus Moskau als unrechtmäßig bezeichnet hatte. Die litauischen Bürger wiederum hat es trösten, dass sie von der nun ebenfalls Moskau abschwörenden estnischen KP eine Solidaritätsadresse bekommen haben, die ihnen Unterstützung in ihrem Kampf um die Unabhängigkeit verspricht. Man wird in Estland wissen, warum man diese Solidarität beteuert, denn man wird sie dort vielleicht noch brauchen können. Die sowjetische Armee setzt ihre Salamitaktik in Vilnius fort. In der Nacht zu heute wurde im Zentrum von Vilnius das Gebäude des Zentralkomitees der unabhängigen kommunistischen Partei Litauens von Soldaten besetzt. Die Militärpolizei der Sowjetarmee verhaftete in einem psychiatrischen Krankenhaus außerhalb von Vilnius etwa 20 Deserteure. Bei dieser Aktion wurde ein litauischer Polizist, welcher die Deserteure bewachte, leicht verletzt. Der Vorsitzende des litauischen Parlaments, Vytautas Landsbergis, teilte heute Morgen zu Beginn der Sitzung lediglich die bis dahin bekannten Fakten mit. Ein förmlicher Protest wurde bisher nicht eingelegt. Ein Sekretär des litauischen Journalistenverbandes teilte telefonisch mit, man sei der Auffassung, dass die Armee mit diesen beiden Aktionen ihr Wort gebrochen habe. Gestern war nämlich eine gemeinsame Koordinierungskommission zwischen der litauischen Regierung und der Armee gebildet worden, in welcher solche Vorfälle hätten besprochen werden sollen. Eine vorherige Information der Regierung fand indessen gestern Abend nicht statt. Informanten aus dem Parlament in Vilnius zeigten sich heute Vormittag überzeugt, dass es im Laufe des Tages zur Verabschiedung eines förmlichen Protestes kommen wird. Insgesamt sind über 400 litauische Deserteure von einer Parlamentskommission registriert worden. Sie hatten ihren Dienst in der sowjetischen Armee verlassen, nachdem das Parlament die sowjetische Verfassung auf litauischem Boden aufgehoben hatte. Mittlerweile hat der Parlamentspräsident Landsbergis öffentlich darauf hingewiesen, dass die jungen Wehrpflichtigen ihren Dienst in der Armee abdienen müssten, da sie vor der Unabhängigkeitserklärung eingezogen worden seien. Die jetzt festgenommenen jungen Männer waren in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden, damit man bei ihrer eventuellen Verhaftung das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz anrufen könne. Der kommandierende General des Wehrkreises Baltikum, Kusmin, hatte bereits in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass Fahndungen nach den Deserteuren am Samstag beginnen würden. Bereits am Donnerstagabend war ein junger Soldat im Zentrum von Vilnius festgenommen worden. Der Vorsitzende der unabhängigen litauischen Kommunisten, Brazauskas, der auch stellvertretender Ministerpräsident Litauens ist, will sich heute Mittag zur Besetzung eines Teiles jenes Gebäudes äußern, in dem das Zentralkomitee seiner Partei residiert. Soldaten der Sowjetarmee hatten das Gebäude im Zentrum von Vilnius heute Morgen besetzt. Allerdings können die Mitarbeiter des ZK, wie aus Vilnius berichtet wird, das Haus zur Arbeit betreten. Mittlerweile sind nun 5 Gebäude der Partei entweder von der Moskau-treuen Parteiorganisation oder der Armee besetzt worden. Als Begründung wurde auch diesmal angegeben, die Armee müsse, so heißt es, sowjetisches Eigentum in Litauen schützen. Russische Fallschirmjäger haben nicht nur die Jagd auf litauische Deserteure eröffnet, sondern auch in der Hauptstadt Vilnius das Gebäude des Zentralkomitees der litauischen KP besetzt. Litauens frei gewählter Präsident Landsbergis appelliert deshalb an den Westen, den Litauern zur Hilfe zu kommen. Wir fragen die demokratischen Nationen, ist der Westen wieder bereit, wie 1940 Litauen an die Sowjetunion zu verkaufen? Am Mikrofon Peter Tartler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Könnte es sein, dass Michail Gorbatschow zu spät kommt mit seinem harten Reagieren auf das Drängen der Menschen in den baltischen Ländern heraus aus der Union der Sowjetrepubliken? Könnte es sein, dass ihn das Leben bestraft für sein unzeitgemäßes Säbelrasseln am nördlichen Rand der UdSSR? Es hat den Anschein, als habe Gorbatschow sein eigenes Wort, das Schlüsselwort zur politischen Öffnung in Osteuropa, verdrängt. In Litauen wollen die Menschen unterdessen nicht klein beigeben. Tausende gingen heute auf die Straßen in Vilnius, ihre Unabhängigkeit fest im Sinn. Hans-Peter Riese zur Lage. Der Vorsitzende des Parlaments von Litauen, Vytautas Landsbergis, hat dem sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow, so wörtlich, Verhandlungen zwischen unabhängigen Staaten auf neutralem Boden angeboten. Gleichzeitig protestierten Landsbergis und die litauische Ministerpräsidentin Prunskiene in einer diplomatischen Note an Moskau gegen die Festnahme von 23 Deserteuren in 2 litauischen Krankenhäusern. Insgesamt sollen sich in der Republik über 400 Deserteure aufhalten, die nach sowjetischem Recht von der Militärpolizei gesucht werden und mit Bestrafung zu rechnen haben. Die sowjetischen Streitkräfte hatten in der Nacht in 2 psychiatrischen Krankenhäusern in der Nähe der Städte Vilnius und Kaunas die dort einquartierten jungen Männer unter Gewaltanwendung verhaftet. In Vilnius wurde in derselben Nacht das Gebäude der unabhängigen kommunistischen Partei von Soldaten besetzt. Ihr Parteichef Brazauskas sagte heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Vilnius, Das Zentralkomitee in Moskau habe ihm nicht sagen können, auf wessen Veranlassung die Besetzung durchgeführt worden sei. Landsbergis hatte am Morgen vor dem Parlament der Sowjetunion einen so wörtlich offenen Akt der Aggression vorgeworfen. Er sprach von einer blutigen Gewaltanwendung und einer Eskalation der Spannungen zwischen den, wie er sagte, beiden unabhängigen Staaten. In einem Interview mit dem Parteiorgan Pravda sagte heute der Oberbefehlshaber des sowjetischen Heeres, Varenikov, auf Anweisung von Präsident Michail Gorbatschow würden die sowjetischen Einheiten Staatsobjekte auf dem Territorium Litauens schützen. Ein Regiment Fallschirmjäger sei nach Vilnius verlegt worden. Er warf der litauischen Regierung vor, sie habe damit begonnen, an den Grenzen zu Weißrussland und der Russischen Föderation 37 Grenzposten aufzubauen. Vilnius betrachte, so der General wörtlich, diese beiden Republiken selbstverständlich als Ausland. In Telefongesprächen mit Vilnius war heute zu erfahren, dass während des Tages keine Vorkommnisse mit den sowjetischen Soldaten registriert worden seien. Vor dem litauischen Parlament hat am späten Nachmittag eine Demonstration der Bewegung Jedinstvo-Einheit begonnen, welche die russische Minderheit vertritt. Die litauische Miliz, so hieß es, habe das Parlamentsgebäude umzingelt, um es vor einem Eindringen der Demonstranten zu schützen. Die Demonstration selber war aber genehmigt worden. In Moskau erklärte heute Nachmittag ein Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, dass alle Ausländer gebeten würden, aus Litauen abzureisen. Auch in Moskau akkreditierten Korrespondenten werden gegenwärtig Reisen in die Republik nicht mehr genehmigt. Dort bereits anwesende Korrespondenten können vor Ort bleiben, solange ihre Aufenthaltsgenehmigung gilt, sagte der Sprecher. Diese würde allerdings nicht verlängert. Er wies darauf hin, dass diese Maßnahmen von der sowjetischen Regierung auf Anweisung des Präsidenten verfügt und vorübergehender Natur seien. Wie aus Vilnius heute Abend weiter zu erfahren war, werden sich sowohl im Parlamentsgebäude als auch im Gebäude des Journalistenverbandes Abgeordnete und Journalisten die ganze Nacht über aufhalten, um sofort über eventuelle Maßnahmen der Armee informieren zu können. Die westlichen Regierungen haben sich bisher zurückgehalten mit amtlichen Äußerungen zum Gang der Dinge im Baltikum. Der amerikanische Senat freilich hatte seine Besorgnis dieser Tage deutlich bekundet. Eine entsprechende Resolution hat der Kreml seinerseits umgehend als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurückgewiesen. Das Misstrauen in den Vereinigten Staaten aber bleibt, aus Washington Gunnar Schulz-Burkel. Wir versuchen Gorbatschow mitzuteilen, dass er endlich aufwachen soll, sagte ein Regierungsbeamter gegenüber der Washington Post. Die Weckrufe sind allerdings noch verhalten. Am Wochenende hatte US-Außenminister Baker seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadze eine Nachricht zukommen lassen, deren Inhalt nicht bekannt geworden ist. Der Sprecher des Weißen Hauses, Marlon Fitzwater, meinte, die Situation in Litauen verschärfe sich aus US-Sicht von Tag zu Tag. Die amerikanische Regierung geht mit ihren Forderungen vor allem über die Medien. Das Weiße Haus ließ gestern mitteilen, man hoffe, dass Moskau und Vilna sich nicht zu Aktionen hinreißen lassen, die falsch verstanden werden könnten. Denn das, so Fitzwater, könnte nicht nur international Folgen haben, sondern auch zu Schwierigkeiten in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen führen. Stichwort Abrüstungsverhandlungen. Amerikanische Journalisten sehen in den Äußerungen Fitzwaters ein Drehen am Lautsprecherregler. Moskau solle darauf hingewiesen werden, dass man nicht mehr ganz so leise und zurückhaltend bleiben werde, wie in den ersten Tagen des Konfliktes. Für US-Präsident Bush ist die Situation nicht ganz einfach. Hatte er doch in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich betont, Gorbatschow müsse bei seinen Reformvorhaben unterstützt werden. Die Vereinigten Staaten wünschten, dass der sowjetische Präsident Erfolg habe. Sollte der Konflikt um Litauen sich allerdings verschärfen, so mutmaßen Beobachter, könnte sogar das geplante Gipfeltreffen Bush-Gorbatschow im Juni verschoben werden. Als Druckmittel sieht die US-Regierung das Datum des Treffens. Wenn der Konflikt beigelegt werde, würde man sehr schnell den genauen Termin ausmachen können. Andere Möglichkeiten, um Druck auf Moskau ausüben zu können, sind bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden. Und US-Präsident Bush, so glaubt die Washington Post, käme in arge Bedrängnis. Steven Sestanovich, Direktor des Instituts für sowjetische Studien, sagte, sollte es in Litauen einen Bürgerkrieg geben, könnte es der amerikanische Präsident auch in der Haushaltsdebatte schwer haben. Sein Verteidigungsminister Cheney, der jetzt schon ständig klagt, sein Budget von geplanten 300 Milliarden Dollar sei unter ständigem Beschuss der Demokraten, würde wieder Oberwasser bekommen. Adam Ulam, Russland-Experte an der Harvard-Universität, glaubt allerdings, für Gorbatschow seien westliche Reaktionen derzeit nicht so wichtig. Für den sowjetischen Präsidenten gehe es um die Frage von Leben und Tod, sagt der Ulam. Gorbatschow stehe mit dem Rücken an der Wand und er verliere so oder so. Deshalb habe für ihn der Gipfel im Juni den gleichen Stellenwert wie die Schwierigkeiten zu Hause. Während die Bush-Regierung noch zwischen hart und weich laviert, haben Amerikaner litauischer Abstammung schon ihre Aktionen koordiniert. Am vergangenen Wochenende demonstrierten einige hundert von ihnen vor dem Weißen Haus. In Chicago leben etwa 100.000 Ex-Litauer. Sprecher der Gemeinde haben Angst, dass Moskau hart durchgreifen könnte und das Weiße Haus sich zurückhalte. Computer- und Telefaxmaschinen wurden bereits nach Vilna geschickt, um täglich frische Nachrichten aus der alten Heimat übermittelt zu bekommen. Für 50.000 Dollar wurde Papier und anderes Material nach Litauen gesandt, damit dort eine Zeitung für die Bürger gedruckt werden kann. Chicagos Litauer sind derzeit pessimistischer als die Regierung Bush. Seit 10 Tagen haben sie keine Nachrichten mehr aus Vilna empfangen können. Das, so meinen sie, sei ein ziemlich schlechtes Zeichen für die Zukunft. So viel zum Thema Baltikum. In Ost-Berlin gingen auch heute die Bemühungen weiter, nach den Wahlen zur Volkskammer eine Regierung zustande zu bringen, die die DDR aus ihrer Misere heraus und hin zur deutschen Einheit führen könnte. Es sieht nun so aus, als würden die konservativen Wahlsieger mit ihrem Werben für eine große Koalition bei den Sozialdemokraten nicht mehr auf strikte Verweigerung stoßen. Die SPD Ost hat sich heute auf die Allianz zubewegt. Aus Ost-Berlin Ulrich Leithold. Wenig überzeugend unterstützt schickt die CDU Lothar de Maizière als Fraktionsvorsitzenden in die Volkskammer. Nur 82 der mit 163 Mitgliedern stärksten Gruppierung wollen ihn in dieser Funktion sehen, gerade die Hälfte. CDU-Sprecher Helmut Lück sieht es anders. Von einem schwachen Abstimmungsergebnis würde ich nicht sprechen. Er ist mit deutlicher Mehrheit, ich sage mal 2-1, gegenüber einem anderen Kandidaten gewählt worden. Aber hat nur die Hälfte der Stimmen der Fraktion bekommen. Es gab 3 Kandidaten und sicher haben viele daran gedacht, dass Herr de Maizière ja in der Phase ist, wo er mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird, sodass also auch dieses Amt des Fraktionsvorsitzenden möglicherweise ein Provisorium sein wird. Die Themen der heutigen ersten Fraktionssitzung sind umfangreich. Neben weiteren Wahlen, Fragen der Wirtschaft und der Regierungsbildung. Auch um Ministerposten geht es. Dabei ist bereits deutlich geworden, dass die CDU auf den Ressorts Außen, Wirtschaft und Soziales besonderen Wert legt, aber genauso auch auf den ganzen Bereich der Bildung. Denn hier geht es darum, eine der belastetsten Hypotheken unserer verfehlten Entwicklung aufzuarbeiten. Und das muss tatsächlich von uns selber gemacht werden. Ist denn schon über Ressorts für DA und DSU gesprochen worden? Also weitergehende Dinge möchte ich nicht jetzt verbreiten über Ressorts. Deutlicher wollte da CDU-Generalsekretär Martin Kirchner werden. Ein Koalitionspartner SPD könnte das Innenministerium erhalten. Allerdings erwarte man nun von den Sozialdemokraten am Wochenende die Aufnahme von Verhandlungen. Diese Forderung wird auch von den Liberalen mitgetragen, in deren Dreierbündnis es weiter kriselt. Eine für heute geplante Konferenz ließ die FDP wegen der Führungsansprüche der LDP platzen. Auch die Wahlsiegerin CDU hat Probleme. Ihr liegt das Thema Stasi-Vergangenheit künftiger Volkskammerabgeordneter weiter ungelöst im Magen. Keine Kontrolle vor dem Zusammentreten des Parlaments am nächsten Dienstag. Bei dieser Haltung bleibt der CDU-Vorsitzende de Maizière. Eine von Bundesinnenminister Schäuble ins Gespräch gebrachte Amnestie für frühere Stasi-Mitarbeiter kommentiert der neue Fraktionsvorsitzende nicht eindeutig. Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass da das bundesdeutsche Nachdenken in allen Fällen besonders hilfreich ist. Also vergeben und vergessen kommt nicht in Frage. Das habe ich damit nicht gesagt. Und ich habe gesagt, wir müssen sehen, wie wir differenziert mit dieser Problematik umgehen. De Maizières Generalsekretär Martin Kirchner lehnt eine Vorabüberprüfung der Parlamentarier strikt ab. Die Forderung der Bürgerbewegungen, dies mithilfe des unabhängigen Dreiergremiums zur Kontrolle einer Auflösung der Staatssicherheit mit Bischof Gottfried Forck an der Spitze zu gewährleisten, weist er zurück. Kirchner will das Problem generell betrachtet sehen. Das eigentliche Problem ist, dass das Ministerium für Staatssicherheit über zahllose Bürgerakten angelegt hat und keiner genau sagen kann, was in diesen Akten drin steht. Keiner genau sagen kann, was davon Original, was davon Fälschungen sind. Und damit wird diese Gesellschaft auf Dauer nicht leben können, denn dann kommt sie nicht zur Ruhe. Warum befürchten Sie denn eine Überprüfung vor Konstituierung der Volkskammer? Vertrauen Sie Herrn Forck nicht? Wir befürchten dies nicht, weisen allerdings darauf hin, dass die Ausschüsse und Bürgerkomitees, die diese Dinge bisher betrieben haben, von niemandem überprüft worden sind. Und sie sind auch nicht von demokratisch gewählten Instanzen eingesetzt worden. Ist Herr Forck denn kein Garant? Das ist damit in keiner Weise gesagt. Wir haben immer eine Mitarbeit kirchlicher Vertreter bei solchen Überprüfungen begrüßt und für gut gehalten. Im Falle der künftigen Volksvertreter in der frei gewählten Volkskammer kann das nach Auffassung seiner christdemokratischen Fraktion nicht gelten. Schon am Montag nach der Wahl in der DDR war klar, Oskar Lafontaine wird Kanzlerkandidat der SPD. Der Parteivorstand hatte sich damals einstimmig für die Kür des Saarländers ausgesprochen. Heute hat auch der Parteirat der SPD in Hannover sein Plazett gegeben. Der Hoffnungsträger der Sozialdemokraten umriss in einer Rede die Grundsätze des Programms, mit der seine Partei zur Bundestagswahl antreten will. Aus Hannover, Hans-Jörg Krieger. Aus der von Oskar Lafontaine erbetenen kritischen Begleitung wurde erst einmal nichts. Nicht nur, dass es im Parteirat keine Wortmeldung zu seiner 30 Seiten umfassenden politischen Vision gab, das Gremium unterstützte auch noch einstimmig den Vorschlag des Parteivorstands aus der vergangenen Woche, ihn für die Bundestagswahlen im Dezember zum Kanzlerkandidaten zu küren. Es wurde also Geschlossenheit demonstriert und Entschlossenheit, Lafontaine bei seinem Kampf gegen einen im Augenblick unschlagbar scheinenden Bundeskanzler Kohl nach Kräften zu unterstützen. Alle Redner, Markus Meckel von der DDR-SPD eingeschlossen, appellierten, nach dem schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten Ost nicht von vornherein die Siegeshoffnung zu begraben. Der Trend habe eine andere Richtung. Schließlich seien seit 1987 alle Wahlen in der Bundesrepublik bis auf die Landtagswahl in Hessen von CDU und CSU verloren worden. Parteichef Hans-Jochen Vogel gab sich zudem überzeugt, mit dem saarländischen Ministerpräsidenten den richtigen Mann für den richtigen Platz vorgeschlagen zu haben. Nicht nur wegen dessen Erfolgen, sondern gerade auch, weil Lafontaine ein Mann mit Ecken und Kanten sei. Und diese hat Lafontaine heute auch wieder zu erkennen gegeben. Einmal mehr wandte er sich, damit wiederum im Gegensatz zu einigen namhaften Parteifreunden, gegen eine Verwirklichung der deutsch-deutschen Währungsunion im Galopp. Eine überstürzte Ausdehnung des D-Mark-Währungsgebietes auf die DDR wäre der falsche Weg, um die Produktivität der Wirtschaft und die Lebensverhältnisse dort schnell und spürbar zu verbessern. Auf diese Weise werden wir mit der Vielzahl der technischen und organisatorischen Probleme nicht fertig. Es gilt in wohlüberlegten Schritten, ein leistungsfähiges Kreditsystem in der DDR aufzubauen. Es gilt, neue Wege der Unternehmensfinanzierung in der DDR zu entwickeln. Denn nach Einführung einer Währungsunion würde das alte Modell der Zuweisung von Finanzmitteln wegfallen. Lafontaine entwickelte vor dem Parteirat sein Programm der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Erneuerung für und darauf legte er die Betonung, die Bundesrepublik und die DDR. Wer die deutsche Vereinigung sozial verträglich halten wolle, könne nicht, Zitat, die Leistungsträger aus der DDR dafür belohnen, dass sie in die Bundesrepublik kommen. Sein Credo, alles was für die DDR getan wird, darf nicht zulasten der sozialen und ökologischen Entwicklung in der Bundesrepublik gehen. Lafontaine versprach eine sozialpolitische Offensive, mit Einschränkungen allerdings. Freilich hat diese Offensive ihre finanziellen Grenzen. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe Fortschritt 90 intensiv mit dem Projekt einer sozialen Grundsicherung befasst. Dass ein solches Konzept auch im Hinblick auf die angestrebte Sozialunion mit der DDR sinnvoll ist, wird niemand bestreiten. Wir waren uns darüber einig, dass ein derartiges Projekt durch den zeitlichen Vorlauf im Gesetzgebungsverfahren frühestens in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode realisiert werden kann. Die Idee, die deutsch-deutsche Währungsunion bis zum Juli mit einem Umtauschsatz von 1:1 zu verwirklichen, widerspreche sowohl der Politik der Bundesbank als auch dem ökonomischen Sachverstand. Unter den neu gewählten Volkskammerabgeordneten in der DDR befinden sich nach Darstellung des Erfurter Bürgerrates auch ehemals hauptamtliche Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Diese seien mit der Führung von etwa 15 inoffiziellen Spitzeln betraut gewesen, berichtete am Abend ein Vertreter des Gremiums dem Runden Tisch in der Stadt. Er sprach von gesicherten Erkenntnissen und vertrat die Auffassung, dass alle Volkskammerabgeordneten innerhalb von 24 Stunden auf frühere Stasi-Mitarbeit überprüft werden könnten. 4 Ministerien beansprucht die Deutsche Soziale Union in der neuen DDR-Regierung. Parteichef Ebeling sagte nach einer gemeinsamen Tagung von DSU-Volkskammerabgeordneten und der bayerischen CSU-Spitze in Nürnberg, die Deutsche Soziale Union wünsche darüber hinaus entweder das neu zu schaffende Amt eines Präsidenten der Republik oder den Posten des Parlamentspräsidenten. Die Ressorts, die von der DSU beansprucht werden, sind das Innenministerium, das Bildungsministerium, das Ressort Wissenschaft und Kultur sowie das Landwirtschaftsministerium. Darüber hinaus sei auch noch die Besetzung des Außenministeriums durch einen DSU-Vertreter im Gespräch. Die Nationaldemokratische Partei der DDR ist heute dem Bund Freier Demokraten beigetreten. Diese Organisation ist gestern aus der vormaligen Liberaldemokratischen Partei, LDP, hervorgegangen, die früher als LDPD ebenso wie die Nationaldemokraten den sogenannten Blockparteien angehörten. Mit ihrem Beitritt zum Bund Freier Demokraten wollen die NDPD die Kräfte der Mitte fördern, erklärte ein Sprecher. Auf dem Londoner Flughafen Heathrow haben Zollfahnder heute atomare Zündvorrichtungen, die für den Irak bestimmt waren, beschlagnahmt. Nach Angaben der Zollbehörden handelt es sich bei den